演吉他专辑《塞维利亚音乐会》中的音乐。感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 拿出一个个袋子，把他旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。在这里，乐器展现出最美的音色。在这里，音乐家挥洒他们的激情。北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天8点20点播出。魅力演奏厅。 欢迎收听魅力演奏厅，我是古月。今天为您带来的是2000年在莱比锡集市广场上举行的摇摆巴赫音乐会的现场录音。参加演出的有爵士音乐家 Bobby McFerrin、 小提琴家阿黛尔·安东尼和吉尔·沙哈姆，还有雅克·路斯尔三重奏团、国王合唱团、德国铜管乐团、吉利·斯蒂文与民乐团、第五元素萨克斯五重奏团、龟岛弦乐四重奏团和莱比锡格万特豪斯管弦乐团。下面让我们一起来聆听他们以不同的方式演绎巴赫的作品。

Thank you.

isn't the answer, it isn't the answer, it isn't the answer. I haven't the foggiest, haven't the foggiest, haven't the foggiest, haven't the foggiest. What am I gonna do? What am I gonna do? What am I gonna do? What am I gonna do? All in a panic, I'm all in a panic, I'm all in a panic, I'm all in a panic, I'm all in a panic, I'm all in a panic, I'm all in a panic, I'm all in a panic, I'm all in a panic, I'm all in a panic, I'm all in a panic, finished my toccata, but I have no fugue. And now

Saxophone Quintet.

Up there. Do you know the Ave Maria? You know, the Bach, the Charles going to... Can you play that up there? Yeah, okay. No.